Heiliger römischer Reichsgraf von Kastell, Herr zu Schelklingen, Berg, Altbierlingen, Gutenstein, Engelwies, Ablach und Altheim, Oberdischingen, Bach, Wernau und Einsingen, Hausen und Städten am Kalten Markt, der römisch-kaiserlich-königlich-apostolische Majestät Kämmerer, seiner kurfürstlichen Gnaden zu Mainz wirklicher Geheimrat und der Hochfürst, Hochstiftler Eichstätt Erbmarschall und so weiter und so weiter, war ein Herr voll Geist, Mut und beispielloser Energie. Aber statt dem blumengewürzten, mit Teppichen belegten Diplomatenkabinette oder statt dem an Ruhm und Ehren reichen Schlachtfeld, wählte der Graf den täglichen Umgang mit Gaunern, Mördern, Straßenräubern, Zigeunern, Markt-, Tag- und Nachtdieben, Beutelschneidern, Mordbrennern, Falschgeldmünzern, Betrügern, Falschbettlern und Schatzgräbern. Seine Atmosphäre war voll Blut und Brandgeruch. Seine Wohnung, nachdem sie ihm den roten Hahn auf sein prächtiges Schloss gesteckt, das Zuchthaus selbst. Ein Malefizschenk also. Malefiz kommt von dem lateinischen Wort Maleficus, das bedeutet Übeltäter. Der Malefizschenk war neben dem Oberamtmann Schäffer von Sulz einer der wenigen erfolgreichen Räuberfänger in den deutschen Kleinstaaten. Von seinen Vorfahren besaß er das Recht des Blutbands, der Gerichtsbarkeit über Leben und Tod. Um 1780 errichtete er für seine Herrschaft Oberdischingen ein eigenes Zuchthaus und übte die hohe Gerichtsbarkeit selbst aus. Benachbarte Grafschaften, Fürstentümer, Reichsstädte und sogar einzelne Schweizer Kantone schlossen sich an und beauftragten den Malefizschenken, auch in ihren Territorien alle verdächtigen Gauner und Räuber zu jagen, Untersuchungen zu führen sowie Urteile zu fällen und zu vollstrecken. Der Malefizschenk hatte für seine gewissermaßen privatisierte Form des Strafvollzugs allerdings einen besonderen Grund. Er brauchte Geld. Wie viele Fürsten seiner Zeit frönte er der Bauleidenschaft und wollte aus Oberdischingen ein Klein-Paris machen. Als ihm nach dem ersten Bauvorhaben das Geld ausging, kam er auf die Idee, mit Räubern und Dieben nicht nur sein Zuchthaus zu füllen, sondern auch seine Kassen. Unter seiner Gerichtsbarkeit gab es verhältnismäßig wenig Todesurteile, denn der Graf brauchte seine Malefikanten ja lebendig als Arbeitskräfte. Die männlichen Gefangenen mussten bei den Bauarbeiten Frondienste leisten, die weiblichen wurden mit Weben, Nähen und Stricken beschäftigt. Sogar eine Fabrik errichtete der Graf neben dem Zuchthaus. Graf Schenk von Kastell betrieb sein fragwürdiges Gewerbe mit großem Eifer. Auch bei der Verfolgung von Gaunern war er nicht gerade kleinlich. Seine Häscher waren in der Regel begnadigte Gauner. Als Jäger gekleidet, führten sie Stutzen und Hirschfänger mit sich, sowie einen Ranzen, in dem sie die Handschellen verwahrten. Manchmal überschritten sie auch Ländergrenzen, um die Schlupfwinkel der Räuber aufzustöbern. Der Graf beteiligte sich sogar höchst selbst an der Fahndung. Wo er auftauchte mit seiner hünenhaften Gestalt, seiner Donnerstimme und den leuchtend roten Haaren, verbreitete er unter den Gaunern Angst und Schrecken. Kein Wunder, dass sie ihn hassten. Mehrmals versuchten sie, ihn zu überfallen, um Rache zu nehmen für ihre verurteilten Kumpanen. Doch der Graf entging allen Anschlägen. Im Juni 1807 allerdings gelang es einigen Räubern, sein Schloss in Brand zu stecken. Sie legten an allen Enden Feuer. Als die Flammen entdeckt wurden, war es zum Löschen zu spät. Der Graf zog daraufhin in sein Zuchthaus um und widmete sich umso mehr seiner Aufgabe. Wie kein Zweiter kannte er sich aus unter den Räubern, Landstreichern und Bettlern. 1799 hatte er eine Liste drucken lassen mit den Namen und Beschreibungen der Gauner in Oberschwaben, die Oberdischinger Diebsliste. Solche Listen waren erweiterte Steckbriefe. Sie wurden als Fahndungshilfe an fremde Behörden verschickt, wo sie dann allerdings meist ungelesen unter den Aktenbergen verschwanden. Um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert wurde in den deutschen Landen immer wieder versucht, das Polizeiwesen zu reformieren und ein besseres Fahndungssystem aufzuziehen. Alles aber musste an den politischen Gegebenheiten scheitern. Nur westlich des Rheins, in den französisch besetzten Gebieten, wurde mit der Räuberei bald gründlich aufgeräumt. Die französischen Revolutionstruppen hatten die linksrheinischen Lande erobert und sie nach den Friedensverträgen Frankreich einverleibt. Die Bewohner fühlten sich aber durchaus nicht als Besiegte, sondern begrüßten die Franzosen als Befreier von deutscher Fürstenwillkür. Die Deutschen in den neuen linksrheinischen Departements genossen immerhin bereits die Bürgerrechte und die Vorteile einer modernen Verwaltung. Auch die Vorzüge des Polizei- und Rechtswesens waren nicht unbedeutend. Der Mainzer Schriftsteller und Richter Georg Friedrich Rebmann beispielsweise begrüßte begeistert die neue von Napoleon durchgesetzte Strafgesetzgebung.